Die Auslesung durch sein Titel Bohemia weist auf das Dichtung als Land, Kontinent, Gebrauch. Die Gedichte reihen sich nach einer etwas symmetrischen Ordnung und treten wie Schauspieler auf die Bühne an. Es ist eine Mischung von Daseinsschichten, die Paradoxa des Lebens widerspiegeln. Fasnacht. Die morgende Dünste laufen in einen zusammen, wie ein für Fasnacht anziehender Tod. Die morgende Dünste laufen in einen zusammen, wie ein für Fasnacht anziehender Tod. In die Gräben der Ebene. Mein lieber Leib, ich lasse dich anstehen in dem Laubzelt, bis der Wind der Seele wird ihn aufwirbeln. Bis dahin halte soldatisch aus. Deine Zellen, immerzu ausgewechselt, sind der sinkende Enkel Chor. Ave Seele, Ave. Ein Leidenschaftsverbrechen. Ich hielt mich an von der Ampel der Alter. Bezahle nun mit dem Rotlicht des Blutes, mit dem Grünlicht der einst liebhabenden Augen. Hastig werde über dich, du Seele, gestreifte mit Regen, Wolke, durchgestreifte mit Nerven. Dominante Metapher. Das Leibe gestreckt die Finger entlang, erbarmungslos immer vorwärts hindeutend. Der Spaten der Geschichte näher vor dem Alpha Centauri ausheben. Die Schläge des Herzens, den Kohorten der Ideen, Helme. Die Atemmaske der Dichtung auf die des Langstreckenläufers Gesicht. Ein Mensch den Kopf in die Hände stützt. Er denkt. Sein Gedanke ist des Gladiators Netz. Wirf es. Jetzt.